Bevor wir mit der eigentlichen Montage der Komponenten beginnen, sollten Sie für eine ordentliche Arbeitsumgebung sorgen. Achten Sie darauf, dass Sie genug Platz zum Arbeiten haben und der Rechner von allen Seiten erreichbar ist. Eine gute Ausleuchtung und eine Ablagefläche für Kleinteile dürfen nicht fehlen. Als Arbeitsmaterialien empfehlen wir einen Kreuzschraubenzieher mit magnetischer Stütze und guter Länge, damit Sie alle Positionen im Gehäuse problemlos erreichen. Dazu empfehlen wir eine kleine Spitzzange. Bevor Sie anfangen, sollten Sie noch dafür sorgen, dass Sie sich und das Gehäuse geerdet haben, damit keine statischen Aufladungen für Schaden sorgen können. Nachdem Sie die Abdeckung des Gehäuses entfernt und das Netzgerät an der Rückseite ausgeschaltet haben, sollten Sie prüfen, ob das Gehäuse über einen Mainboard-Schlitten verfügt. Wenn dies der Fall ist, können Sie das Innenleben des Rechners erst auf diesen Schlitten zusammenschrauben und dann alles relativ unproblematisch einsetzen. Der Ablauf der Montage ist aber in den Grundzügen mit oder ohne den besagten Schlitten der gleiche. Beginnen wir mit dem Mainboard. Nehmen Sie sich kurz die Zeit, im Handbuch die Eigenschaften und Besonderheiten Ihrer Hauptplatine zu studieren. Überprüfen Sie die Jumper-Stellungen, bevor Sie mit dem Einbau beginnen. Um das Mainboard passgenau in ein ATX-Gehäuse einzusetzen, sind die Bohrungen am Gehäuse und an der Platine genormt. Als erstes müssen Sie in den Bohrungen des Gehäuses Abstandshalter versenken. Auf diese Abstandshalter wird dann das Mainboard geschraubt. Achten Sie auf eine gute Unterfütterung der Platine in den Bereichen CPU und Steckplätze, damit es später beim Einbau nicht zu Brüchen beim Einsetzen der restlichen Komponenten kommt. Sockelprozessoren haben sich mittlerweile durchgesetzt. Bevor Sie aber den Prozessor einsetzen, sollten Sie ihn schon für die spätere Montage des Lüfters vorbereiten. Wie im Bild gezeigt, sollten Sie den Core des Prozessors dünn mit einer Wärmeleitpaste bestreichen. Danach setzen Sie ihn in den Sockel ein und arretieren die CPU mit Hilfe des Spannhebels. Besonders vorsichtig müssen Sie bei der Montage des Lüfters vorgehen. Haken Sie die Befestigungsklammer auf der einen Seite des Sockels ein und legen Sie den Lüfter dann plan auf. Achten Sie dabei unbedingt darauf, dass Sie den Lüfter nicht verkanten, damit der Core nicht beim Herunterbiegen der Befestigungsklammer herausbricht. Wenn der Lüfter ordentlich auf der CPU sitzt, vergessen Sie nicht, die Stromversorgung am dafür vorgesehenen Anschluss auf dem Mainboard anzuschließen. Das Einsetzen des Arbeitsspeichers geht relativ einfach von der Hand. An einer kleinen Kerbe erkennen Sie, von welcher Seite Sie den Riegel einsetzen müssen. Drücken Sie den Speicher fest an und arretieren Sie die seitlichen Befestigungsklammern. Wichtigste Einsteckkarte ist der Grafikbeschleuniger. Erfahrungsgemäß sind AGP-Slots recht knapp in den Ausmaßen. Achten Sie beim Einsetzen auf die Aussparungen an der Kante und drücken Sie die Karte vorsichtig, aber bestimmt in den Slot. Probleme kann es bei zu langen Grafikkarten geben. Im Bild sehen Sie eine Voodoo 5 5500, die nicht in alle Standardgehäuse passt. Wenn Sie auf Ihrer Grafikkarte noch selber zusätzliche Aktivkühler verbaut haben, vergessen Sie nicht, die Stromversorgung anzuschließen. Die PCI-Karten sollten kein Problem darstellen. Für alle Karten gilt, vorsichtig aber fest in den Slot drücken und dabei nicht verkanten. Am Ende fixieren Sie alle Karten jeweils mit einer Schraube. Je nach Ausführung des Gehäuses können Sie jetzt den Schlitten mit der gesamten Infrastruktur im Gehäuse versenken und verschrauben. Als erstes sollten Sie die gesamten Steuerelemente anschließen. Reset-Schalter, Leuchtdioden und verschiedene andere Anzeigen und Bedienelemente lassen sich je nach Ausführung am Mainboard anstecken. Die Kabel und die dazugehörigen Kontakte sind meist gut beschriftet und übersichtlich angebracht. Bei der Stromversorgung kann man ebenfalls nur wenig falsch machen. Der dafür vorgesehene Stecker passt nur in eine Richtung. Achten Sie aber darauf, dass der Stecker ordentlich sitzt und einrastet. Den entstandenen Kabelsalat sollten Sie anschließend mit ein paar Kabelbindern ordnen, damit kein Lüfter in der Arbeit behindert wird. Beachten Sie, dass Sie an jedem der IDE-Controller-Anschlüsse maximal zwei Geräte anschließen können. Wenn Sie zwei Geräte anschließen, muss eins davon auf Slave und eins auf Master gejumpert sein. Die neueren Mainboards verfügen zu den üblichen DMA-66-Anschlüssen noch über DMA-100-Controller. Alle Laufwerke sollten Sie seitlich gut verschrauben, da sonst durch die permanente Bewegung im Inneren die Geräte für eine unangenehme Geräuschkulisse sorgen. Der Anschluss mit den entsprechenden IDE-Kabeln ist relativ simpel. Der erste Pin am Kabel ist rot gefärbt und falls es keine Führungskerbe geben sollte, kann man so feststellen, wie die Controller-Kabel angeschlossen werden müssen. Ähnlich einfach ist der Anschluss des Diskettenlaufwerks. Vergessen Sie nicht, am Ende alle Geräte an das Netzteil anzuschließen. Wenn Sie über eine Soundkarte und ein CD-Laufwerk verfügen, verbinden Sie beide noch mit einem Audiokabel. Zum Schluss sollten Sie noch einmal in aller Ruhe alle Komponenten Schritt für Schritt durchgehen. Sind alle Teile gut verschraubt? Sind alle Lüfter an das Netzteil angeschlossen? Sind alle Karten und Stecker vernünftig eingerastet? Erst danach sollten Sie das Netzteil wieder einschalten und mit der ersten notwendigen Peripherie einen Start des Systems wagen.